ونستعينه ونستغفره ونعوذ به بالله من شرور أنفسنا وسيئات من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لو أنت غير سفر بشون دويتش Und wir machen weiter, wie die Ta'ala, mit der Erklärung von Subul As-Salam. Mit der Erklärung von Subul As-Salam. Und wir sind bei fünften Kapitel von dem Buch von Ar-Raj'a, Buch der Heirat, der Scheidung. Und wir sind bei Hadith 1054. Wir machen heute noch Barakallahu fikum diese paar Hadithe, die geblieben sind. Übrigens, es bleiben nicht viele Hadithe, eventuell da stoppen wir. Das heißt, bis 1071 machen wir. Das heißt, es bleiben noch paar Hadithe, aber heute machen wir nicht alle. Barakallahu fikum, nachher. طيب, Babu an-Nafaqat. An-Nafaqat, Jam'u Nafaqa. Wal-Muradu bihi. الشيء الذي يبذله الإنسان فيما يحتاجه هو أو غيره من الطعام والشراب ونحو ذلك، يعني ما يعطيه الإنسان ليأكل ويشرب ويكتسي وإلى غير ذلك، ما ينفق على نفسه أو على غيره. وهنا طبعا النفقات، هنا تكلمنا عن النفقات في أبحاث أخرى في باب الزكاة وفي البيوع وفي كذلك في باب الزواج. فذاك بارك الله فيكم، هنا يقصد به النفقة بالنسبة للمرأة والولد، وخاصة بالنسبة للمرأة إذا كانت هذه المرأة مات رجل، أو إذا كانت طالقة، إذا كان قد طلقها، أو إذا مات عنها زوجها، فكيف تنفق على نفسها أو ما ينفق عليها أو مقدار هذه النفقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بيك. متفق عليه. الحديث طبعا عند البخاري ومسلم، والحديث قد يستشكل على بعض الناس، لكن بارك الله فيكم انتبهوا. اختلف أهل العلم هنا، هل هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم أو فتوى؟ يعني هل هذا قضاء أم فتوى؟ لماذا يا أخوة اختلفوا هذا الاختلاف؟ هذا في سعة علمي رضو الله عليهم أهل العلم، لأنه لو كان قضاء أو حكما كان لابد أن يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي سفيان، ما يحكم فقط لأنه سمع من طرف واحد. قال: طيب، هو كان قد استفصل منه فذلك حكم، وإنما هنا فتية. طيب، والفتية أي فتوى، أو فتية يقال فتية، يعني باب أنها فتوى، فلأنها لا بأس أن يفتي المستفتي أو المفتي عفوا، لا بأس أن يفتي بما علمه وفهمه، ويكون في ذلك الظن الراجح. ولكن الحديث فيه وجوب النفقة على الزوجة والأولاد، وفيه كذلك أن الاشتكاء والاستفتاء لا يعتبر غيبة، لا يعتبر غيبة، لأنه سفيان غير موجود، لأن أبا سفيان غير موجود وهي تسأل. طبعا بارك الله فيكم، هنا هند رضوان الله عليها كان قد أسلمت فيما بعد، وأبو سفيان أسلم، هي وأبو سفيان أسلم في عام الفتح. وطبعا هي التي قالت أو تزني الحرة، هند لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فقالت أنه شحيح، الشح والبخل مع الحرص، يعني هو حريص، هو حريص يمنع المال ما يعطيني، فماذا أفعل لي ولبني؟ والأصل أن الزوج يجب أن ينفق على زوجته ويجب أن ينفق على أبنائه، فقال خذي بالمعروف، يعني خذي هذا الشيء الذي يكفيك بالمعروف ما تظلمي وما تفعلي شيء غير معروف، يعني غير ليس في الخير، وخذي ما يكفيك أنت وبنك. فلذلك استدل أهل العلم بهذا الحديث أنه أن المرأة التي يكون عندها حق في مال زوجها وما يعطيها الذي يكفي، أن لها أن تأخذ من ماله بالمعروف ولكنها ما تظلم، يعني ما تأخذ أكثر، يعني كم يكفيها هي مثلا، فلنقول يكفيها دينار، ما تأخذ خمسة، تأخذ فقط دينار واحد. طب هنا الإشكال، هل هذه سرقة؟ هل هذه سرقة؟ لا، هذا ما يعتبر سرقة، لأنها تأخذ حقا لها منعت منه، فذلك ما يعتبر هذا سرقة، لأن هذا حقها هي وأبنائها حتى تعيش. وفيه أن في لفظ آخر عند البخاري، خذي ما يكفيك وولدك، وفي لفظ آخر لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف، يعني من أجل إطعام الأولاد. ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ فذلك بارك الله فيكم ينتبه لهذا الأمر. إذا الحديث فيه وجوب النفقة على الزوج للزوجة والأولاد، ولها أن تأخذ الزوجة ما يكفيها إن لم يقم هو بكفايتها، وهذا هو طبعا الاستدلال هو من أجل وجوب النفقة. بارك الله فيكم. باب النفقات. Das heißt, Lebensunterhalt. Lebensunterhalt oder Versorgung eigentlich für die Familie, für die Frau, für die Kinder. Und es geht um Lebensunterhalt in diesem Zusammenhang, Barakallahu fikum. Um Essen, Trinken, Begleiten. Das geht darum, um diesen, sage ich jetzt, Komplex. Eine Frau braucht Bekleidung, braucht Essen, braucht zu trinken und ihre Kinder auch. Und wir haben über dieses Thema schon in anderen Kapiteln auch gesprochen in diesem Buch. Aber das geht jetzt speziell jetzt um diesen, das wird auch, es werden andere Hadithe kommen, das geht um andere Themen. Aber ja, das geht hauptsächlich erstmal um die Frau und ihre Kinder. Hadith 1054. Aisha radhiyallahu anha sagte, Hind bint Utba ist die Frau von Abu Sufyan. Abu Sufyan war der Führer von Mekka und Hind war seine Frau. Und sie haben beide den Islam angenommen am Tag, an dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam, an dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mekka befreit hat. Und Hind kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie sagte, O Gesandter Allahs, Abu Sufyan ist geizig. Abu Sufyan ist ein geiziger Mann. Und er gibt mir und meine Kinder nicht genug von Lebensunterhalt, außer was ich von seinem Vermögen nehme oder Geld nehme, und er weiß davon nicht. Mache ich eine Sünde, wenn ich von ihm wegnehme, ohne dass er weiß? Der Prophet sagte, nimm von seinem Vermögen mit Gutem, was für dich und für deine Kinder genug ist. Das Hadith bei Bukhari und Muslim. Barakallahu fikum, diese Überlieferung, da sollte man richtig verstehen, nicht, dass man falsch versteht. Ohne dass er weiß, das könnte man sofort denken, das geht um Klauen. Und das ist nicht der Fall in diesem Zusammenhang. Warum? Erkläre ich. Aber hauptsächlich, erstmal die Gelehrten des Islam, die haben sich sozusagen Gedanken gemacht. Ist, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier gesagt hat, ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier, was er gesagt hat, ist das ein Richterspruch oder ein Fatwa? Was ist der Unterschied zwischen Richterspruch und Fatwa? Es gibt verschiedene Unterschiede, aber eins davon ist wichtig. Wenn du einen Richterspruch gibst oder richtig, du musst von beiden Seiten hören. Das geht nicht nur von einer Seite. Aber bei Fatwa in der Religion, du kannst schon antworten, ohne die andere Seite auch zugehört zu haben. Weil du allgemein sprichst. Das geht nicht um die Person an sich selbst. Deshalb hier ist eher ein Fatwa als Richterspruch. Warum? Weil wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam Richterspruch hier betätigen wollte, sallallahu alaihi wasallam, dann musste er eigentlich Abu Sufyan gefragt haben und detailliert verstanden haben. Und deshalb sagen die Gelehrten, es ist kein Problem, wenn jemand einem Mufti, jetzt einem Gelehrten, eine Frage stellt, der Gelehrte antwortet, wie er verstanden hat und was er denkt, dass das richtig ist. Aber das ist nicht wie ein Richterspruch. Richterspruch hat andere Bedeutung in diesem Zusammenhang. Erstens. Zweitens, Barakallahu fikum, das geht hier nicht um Klauen. Nicht um Klauen. Das geht hier um ein Recht zu nehmen, was man nicht bekommt und man kann das nehmen. Das Recht von Hind und ihre Kinder ist, dass Abu Sufyan, dass er für sie sorgt und dass er Lebensunterhalt gibt. Aber die gibt das nicht und die kann das nehmen. Dann darf sie das nehmen. Drittens, das ist der Beweis hier, dass ein Mann verpflichtet ist, für die Familie zu sorgen und für die Familie aufzukommen, für die Frau und die Kinder. Und das ist hier klar. Viertens, in dieser Überlieferung hat sie etwas von Abu Sufyan gesprochen, ohne dass Abu Sufyan da war. Und das wissen wir wissen in unserer Religion, wenn du von deinem Bruder etwas erzählst, was schlecht ist, und dein Bruder mag das nicht, während er nicht da ist, dann hast du Riebe begangen. Das heißt, ausgenommen. Das wird, wenn du zu einem Richter gehst, und du willst dein Problem ausschildern, dann ist es kein Riba. Und wenn du ein Fatwa haben willst und du erzählst von einer Person, der hat das und das und das getan, und der hat diese Eigenschaft, das ist ein Riba in diesem Zusammenhang. Auf jeden Fall allgemein gilt dieses Hadith für ein Nafaqa, für Lebensunterhalt, und dass der Mann verpflichtet ist, für die Familie aufzukommen. Und wenn er das nicht macht, und die Frau kann das nehmen, auch wenn er nicht weiß, dann darf sie in diesem Fall, weil das ihr Recht ist und für ihre Kinder, der Prophet sagte, genug ist. Das heißt, du darfst nicht die Grenze überschreiten. Du darfst nicht ihr Unrecht tun. Du darfst nicht mehr nehmen, als was du brauchst. Weil die Familie braucht etwas zu essen und zu trinken. Weil wenn sie das nicht macht, was soll sie tun? Deshalb, sie kann, Entschuldigung, von ihm das wegnehmen, aber sie darf nicht mehr nehmen, als was für sie und ihre Kinder genug ist. Und dieses genug für mich und für meine Kinder, Lebensunterhalt, das an sich selbst braucht natürlich eine lange Diskussion. Und die Gelehrten haben auch lange diskutiert. Was ist genug für eine Familie? Ja, vielleicht vor 20 Jahren waren ein paar Marks genug, aber heutzutage, das ist, unterliegt hier Al-Urf. Was bedeutet Al-Urf? Brauch von den Leuten. Das wird die Lebenssituation. Was hier in Europa, was eine Familie hier in Europa braucht, ist anders als eine Familie, die in Afrika braucht. Und da muss man hier landbezogen das anschauen, sage ich jetzt Tradition bezogen und auch natürlich, barakallahu fikum, Personen bezogen. Das heißt, es gibt reiche Familien, es gibt arme Familien, es gibt einen Vater, der Lebensunterhalt 1000 Euro geben kann. Und, es gibt einen, und die Familie braucht 1000 Euro. Und es gibt Familien, der Vater kann nur 50 Euro geben und die Familie braucht 200 Euro. Dann müssen sie Geduld zeigen. Ins andere, der kann nicht mehr. So, barakallahu fikum, allgemein, das geht um dieses Thema. Ein Mann ist verpflichtet für die Familie zu geben. Und an Tariq al-Muharibi قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا وبدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك رواه النسائي وصححه ابن حبان ودارقطني. يد المعطي العليا، هذا اليد العليا خير من اليد السفلى وفي كل خير. اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي التي تمنع أو يعني تبخل أو السائلة. فاليد العليا هي يد المعطي الذي يعطي، والذي هو في معيشته مرتبط بك من ناحية المادية من ناحية النفقة. أول شيء من تعول أنت؟ مثلا أباك، أمك، زوجتك، أبنائك، فيجب أن تبدأ بهم، ثم الأقرب، ثم الأقرب، ثم أدناك وأدناك، يعني أقرب الأقرب إليك، الأقرب إليك في هذا الأمر. قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملت أمه على العوائل، أولا الأم، وذكر الأم أولا، لأن الأم أصلا الأب يجب أن ينفق عليها، فإذا الأب ما أنفق عليها فلا بد أن ينفق عليها الولد. ثم قال: أختك وأخاك، بدأ بالأخت، لأن الأخت كذلك الأصل ما تعمل وتحتاج إلى نفقة ما ينفق عليها. والأخت نوعان، إما أخت متزوجة أو أخت غير متزوجة. الأخت الغير متزوجة ما عندها أحد يعولها، يجب عليك أن تعولها أنت لأنه أنت وليها. أما المتزوجة وعندها زوج فلا، زوجها المسؤول عنها. ثم أخاك، والأخ أخان، إما أخ يستطيع أن يكسب فهذا ينفق، هذا ينفق على نفسه، أما الآخر فأنت به، ولا يجوز أن تمنع إلا إذا كان عنده قدرة على التكسب. لذلك بارك الله فيكم يقول أهل العلم: تجب نفقة الأصل على الفرع العكس. يعني إذا أنت بلغت وصرت قادر على التكسب ما يجب على أبيك أن ينفق عليك، ولكن أنت يجب عليك أن تنفق على أبيك وأمك وجدك وجدتك إذا ما كان عندهم مورد للرزق. يعني ما كان نقول في زمن الرزق وإنما الله سبحانه وتعالى هو اللي يرزق. فإذا نفقة الزوج واجبة، والنفقة بحسب الإنسان. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. طارق المحاربي erzählte: Wir sind in Medina angekommen und wir haben, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf Mimbar war und er hat Rede gehalten und er sagte: die gebende, die spendende Hand ist oben. Und fang mal bei den Leuten, die von dir abhängig, finanziell abhängig sind, an. deine Mutter, dein Vater, dein Bruder und dann die Nächsten zu dir, der näher und näher. Adnak bedeutet nicht unter dir, nur von Verwandtschaft. Das Hadith bei Nasa'i ibn Hibban, das ist sahih. Das geht in diesem Hadith, barakallahu fikum, erstmal diesen Punkt, wir haben schon gehabt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die gebende Hand ist besser als die nehmende. Das heißt, wenn du Geld hast und du spendest, dann bist du oben. Und der andere, die nimmt oder die fragt nach Geld, das ist unten. Und hier, das geht darum, von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala hier gegeben hat. Und für uns, was wichtig ist, hier, das hier, dieser Punkt, Entschuldigung. Und zwar, وَبَدَأْ بِمَنْ تَعُودْ. Das heißt, es gibt Leute, die von dir abhängig sind finanziell. Du musst dich um diese Leute kümmern. Du musst bei ihnen anfangen. Sowieso deine Frau, deine Kinder. Aber dann, hier sagt der Prophet sallam, noch etwas noch dazu. Alhamdulillah. Er sagt, deine Mutter und dein Vater, deine Schwester und dein Bruder. Das ist, wenn dein Vater und deine Mutter keine Möglichkeit haben, ans Geld zu kommen oder an Finanzquellen, dann bist du verpflichtet, als Sohn für sie aufzukommen. Das geht nicht, das ist mir egal. Das geht nicht. Du musst das machen. Deine Schwester, es gibt zwei Arten, es gibt zwei Schwestern. Entweder die Schwester, die verheiratet ist, dann ist ihr Mann verpflichtet für sie. Du bist nicht verpflichtet. Und deine Schwester, die nicht verheiratet ist, und du bist der Einzige zum Beispiel, der arbeitet, du bist verpflichtet für sie. Dein Bruder, auch die Brüder sind zwei. Ein Bruder, der noch jung ist, der hat keine, der kann nicht arbeiten. Oder der krank ist, der kann nicht arbeiten. Der musst du auch für ihn aufkommen. Der andere Bruder, der Verheiratete, der arbeiten kann, da muss er natürlich für sich selber arbeiten. Und dann deine Verwandtschaft. Deine Verwandtschaft. Oder die Leute, die zu dir nah sind von deiner Verwandtschaft. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَأَتِي ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ. Und derjenige, der zu dir verwandt ist, musst du auch ihm sein Recht geben diesbezüglich. Subhanakallahu fikum. Allgemein muss man verstehen, du als Sohn bist du verpflichtet für deine Familie, nicht umgekehrt. Dein Vater muss nicht für dich aufkommen, wenn du, pass auf, wenn du in der Lage bist zu arbeiten und Geld zu verdienen, dann ist dein Vater für dich nicht zuständig und der muss nicht für dich aufkommen. Aber du schon für deinen Vater und deine Mutter. Und das ist verpflichtend ist in unserer Religion. Wa'an Abu Hurairah taqal, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. هذا بالنسبة للمملوك. أي حتى المملوك يجب عليك أن تطعمه وتكسوه. ولذلك قلنا يا أخوة في دروس سابقة أنه بعض الناس لو سئل وقيل له تكون عبد أفضل ولا تصبح حر، يقول لك لا خليني عبد. إذا يطعم يأكل ويشرب ويكسى ويأخذ كل شيء طيب يعني مثل اليوم السوسيال هلف مملوكين للدولة كفى الله العفو. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله عنه حديث 1056 أبو هريرة رضي الله عليه ساكت النبي صلى الله عليه وسلم ساكت في السكلافن auch ihr Essen und ihre Bekleidung. Und man darf ihm, man darf den Sklaven nicht eine Aufgabe geben, was er nicht aushalten kann oder ertragen kann. Und das bei Muslimen. Wenn natürlich heutzutage haben wir keine Sklaven, keine Sklaverei mehr. Aber allgemein, überleg dir, ja. Für den Sklaven, du musst ihm Essen geben, zu trinken geben, Wohnung geben und Bekleidung. Und dann auch, du darfst von ihm nicht mehr verlangen, als was er tragen kann. Deshalb, manche Leute werden sagen, willst du Sklave sein oder frei? Sie sagen dir, nein, ich will Sklave sein. Die Sozialamt heute. Ich meine, wirklich, eine Person sitzt zu Hause, der arbeitet nicht, der bekommt Wohnung, der bekommt Essen, Trinken, Bekleidung und der bekommt alles und der sitzt zu Hause. Der ist versklavt für Staat. Das ist eine neue Art von Sklaverei. Aber auf jeden Fall damals, weil der Sklave so viele Rechte gehabt hat, dann haben gesagt, haben welche gesagt, nein, wir haben wir so lieber. Da war auch gar nichts so zu machen. Kein Sklave mehr. Ja, natürlich, und das ist so im Islam. Wa'an Hakim ibn Muawiyah al-Qushayri an Abihi qal, قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب ولا تهجر إلا في البيت بارك الله فيكم مرة معنى هذا الحديث في عشرة النساء بارك الله فيكم حكيم بن معاوية القشيري قلت لهم فاتح تسيل ich habe dem Propheten صلى الله عليه وسلم gesagt was ist das Recht einer Frau ihrem Mann gegenüber. Der Prophet sagte, dass du sie speist von dem, was du speist, dich selber, und dass du sie bekleidest von dem, was du selber dich bekleidest. Du darfst sie nicht schlagen und du darfst ihr nicht sagen, du bist hässlich. Und wenn du auch sie im Bett meidest, dann nur zu Hause. Diese Überlieferung haben wir schon gehabt in Ishrat al-Nisa, Barakallahu fikum, das wird, wie man mit einer Frau sich verhält. Da wir, oh, das ist klar, das heißt, du bist verpflichtet für deine Frau. Wa an Jabir, fi hadith al-Hajj bitulihi, qal, fi dhikri al-Nisa, wa lahunna alaykum rizquhunna, wa kiswatuhunna, بالمعروف أخرجه مسلم بارك الله فيكم أي أن الإنسان المسلم واجب عليه الإنفاق وعلى الزوجة وكسوة الزوجة بالمعروف أي ما تعرف عليه ما يعرفه الناس في ذلك فما يطلب منه من الرجل أكثر مما يطيق يعني هو يطيق هذا الأمر ما يطلب منه أكثر منه ويكون الأمر باتفاق النفقة تكون باتفاق بارك الله فيكم جابر رضوان الله عليه اتصلت بتسجلي der Überlieferung von der Pilgerreise von unserem Prophet Muhammad Sallam und als der Prophet صلى الله عليه وسلم dann Empfehlungen gegeben hat der hat erzählt über die Frauen dann sagte der Prophet صلى الله عليه وسلم die Frauen haben das Recht dass sie Lebensunterhalt von euch bekommen und Bekleidung von euch nach den Maßstäben, die bekannt sind. Maßstäben, die bekannt sind. Das ist bei Muslimen. Was bedeutet Maßstäben, die bekannt sind? Das heißt, eine normale Frau, was braucht sie? Die braucht einen Wohnraum. Mindestens, dass sie wohnen kann. Sie braucht Bekleidung, sie braucht Essen zu trinken. Sie muss nicht jeden Tag zum Markt gehen, um Gold zu kaufen, um Geschenke zu kaufen. Das ist nicht jetzt was Maßstab ist für die, oder was bekannt ist bei allen Frauen. Das ist etwas, was normal ist. Etwas, was, barakallahu fikum, normal ist im Leben. Und nicht etwas, was sozusagen, was über die, sage ich jetzt, die Grenzen und die Finanzgrenzen eines Mannes sind. Zum Beispiel, du kannst deiner Frau nicht ein Mercedes letzter Modell kaufen. Ich sage, ja, du musst mir. Aber du kannst es nicht. Die Leute können dich auch nicht zwingen dazu. Das geht nicht in diesem Sinne. Und ich habe gesagt, nach Maßstäben, die bekannt sind, weil ich damit meine, Barakallahu fikum, Maßstäbe, die hier in Deutschland bekannt sind. Ich meine, von Stadt zu Stadt. Übrigens, ich meine, wenn wir heute zwischen Ausländern und deutschen Familien, ausländischen und deutschen Familien vergleichen, dann sehen wir das total anders. Vielleicht für eine ausländische Familie, das genügt vielleicht im Monat 1000 Euro, aber für eine deutsche Familie, nein. Und auch unter den deutschen Familien selbst, dann gibt es unterschiedliche Kategorien. Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةٍ. Das heißt, wenn du imstande bist zu geben, dann gibst du, wie du das machen kannst. Nicht mehr als, das heißt, Allah verlangt von dir nicht mehr als was du ertragen kannst. Wallahu ta'ala ala wa ala. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود رواه مسلم وهو عند مسلم رواه النسائي عفوا وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوته أي بارك الله فيكم هذا إثم هذا ذنب أن الإنسان ما ينفق على الذين أوجب الله عليه الإنفاق عليهم وهم أهله وأولاده وعبيده بارك الله فيكم حديث 1956 عبد الله بن عمر رضي الله عليهما erzählte der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte es ist genug als Sünde für eine Person dass er nicht gerecht ist demjenigen der er für sie unterhaltsmäßig zuständig ist das ist Der macht das nicht richtig für diese Leute. Du musst für deine Familie aufkommen, du musst für deine Kinder aufkommen, für deine Frau und für deine Sklaven. Und normalerweise, du bist verpflichtet. Wenn du das nicht machst, dann machst du Sünde. Und das ist hier, dass man das Recht von den anderen nicht gibt. Und wenn du die Rechte von den anderen nicht gibst, dann machst du eine Sünde. وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها أخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم بارك الله فيكم هذا مرة مع هذا الحديث طبعا هذا الحديث موقوف ولكن في صحيح مسلم أن المرأة فقط لها النفقة طالما هي في عقدة الرجل أما إذا خرجت فما في لها نفقة ما لها نفقة بارك الله فيكم جابر erzählte bezüglich einer Frau die schwanger war und ihr Mann starb während ihrer Schwangerschaft Er sagte, sie hat kein Lebensunterhalt zu verlangen. Das heißt, es ist keine Verpflichtung für sie aufzukommen bezüglich der Familie des Mannes. Und wir haben natürlich, aber diese Überlieferung ist Mokuf. Was bedeutet Mokuf? Das ist bei Jabir, das ist nicht vom Propheten. Und aber bezüglich einer anderen Überlieferung, wir haben das schon gehabt. Barakallahu fikum Fatima bin Tuqais als sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt hat bezüglich Lebensunterhalt die Frau bekommt Lebensunterhalt solange sie bei dem Mann ist oder solange der Heiratsvertrag gültig ist wenn das nichtig geworden ist die Heirat, dann hat sie kein Recht auf Unterhalt. Dann hat sie kein Recht auf Unterhalt mehr. Und hier sagt Jabir auch, dass es für eine Frau, die, die verwitwet ist, das wird, wenn ihr Mann gestorben ist. Allahu a'lam. Natürlich, barakallahu fikum, das geht um, da muss man, bei solchen Themen, bei Lebensunterhalt und so. Da gibt es auch Richtersprüche. Da gibt es auch situationsabhängige, sage ich jetzt, oder das ist situationsabhängig. Wie die Lage ist, wie die Leute sind, welche Zeit wir reden, an welchem Ort wir, wie die Sache ist, damit man das genau, barakallahu fikum, bestimmen kann. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني، أطعمني أو طلقني، رواه الدارقطني وإسناده حسن. اليد العليا خير من اليد السفلى مرة معناه ابدأ بمن تعول، مرة معناه تقول المرأة أطعمني أو طلقني، يعني أنفق علي أو اتركني لحالي، لأن المرأة تتزوج حتى ينفق عليها كذلك. فإذا ما أنفق عليها من حقها أن تطلب الطلاق. يا أما الفراق والطلاق أو الإنفاق. بارك الله فيكم. حديث 1060 أبو هريرة رضي الله عليه erzählte, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte: die höhere Hand ist besser als die niedrigere Hand. Und man sollte anfangen bei den Leuten, die von ihm finanziell abhängig sind. Die Frau sagt: gib mir meinen Lebensunterhalt oder gib mir zum Essen oder lass mich scheiden. Lass dich von mir scheiden. Das Hadith ist bei Dar-Qutni und das ist Hassan-Überlieferung. Erstmal, Al-Yadul Ulya, die gebende Hand, ist besser als die Hand, die bettelt. Ist klar. Das haben wir schon erklärt. Man sollte bei den Leuten anfangen, die von ihm, die von dem Mann, sondern von einem abhängig sind, finanziell. Das haben wir auch schon erklärt in dem anderen Hadith. Und dann bleibt nur der letzte Satz. Und zwar, die Frau sagt dem Mann, die Frau sagt dem Mann, entweder gibst du mir zum Essen, zum Trinken und gibst du mir Lebensunterhalt, was ich brauche, oder lass mich scheiden. Das heißt, der Mann ist verpflichtet, für die Frau aufzukommen. Und wenn er das nicht macht, wenn der Mann das nicht macht, dann erstmal begeht er Sünde. Und bitte, wir müssen unterscheiden zwischen einer Frau, die gierig ist und habgierig ist und die will mehr, und einer Frau, die ganz normale, sage ich jetzt, die ganz normal ist und die verlangt nur das Minimale für ein Leben. Bitte unterscheiden wir. Und eine Frau sagt ihm, ja, wie viel, angenommen hier in Deutschland, wie viel braucht eine Familie von zwei Kindern, eine Frau mit zwei Kindern und ein Mann? Wie viel brauchen sie zum Beispiel Essen pro Woche? Normal, wir reden normal. Nochmal, sag mal, 70 Euro. Angenommen, 70 Euro, 100 Euro. 100 Euro. Da braucht sie 400 Euro für Essen und Trinken für sie und für ihre Kinder. Okay, eine Frau sagt, okay, wir wollen nicht jetzt gut leben, wir sind auch bereit zu leben mit 200 Euro. 200 Euro. Da sagt ihr, nein, ich gebe dir nicht, ich gebe dir nur 10 Euro. Für einen Monat 10 Euro. Ich meine, das ist ungerecht. Deshalb, aber diese 10 Euro, der sagt ihr, schau mal, weißt du, meine Familie, die sind 10 Personen und die leben mit 5 Euro im Monat. Ja, deine Familie lebt woanders. Aber du bist in Deutschland. So, aufpassen, Barakallahu fikum. Da muss man auch die Lage sehen. Eine Frau verlangt von ihm nicht mehr, als was er ertragt. Die verlangt von ihm etwas, was er ertragen kann. Das wird, was er aushalten kann. Ja, der verdient Geld. Ja, gib mir. Sagt nein. Dann sagt sie, okay, Scheidung. Und dann hat sie recht. Und das ist ein triftiger Grund. Und bei einem Richter bekommt sie recht. Weil Sa'id ibn Musayyib fi ar-rajuli la yajidu ma yunfiqu ala ahli qala yufarraqu baynahuma. Akhrajahu Sa'id ibn Mansur an Sufyan an Abi Zanad az-Zinad anhu qala qultu li Sa'id ibn Musayyib sunnah قال سنة وهذا مرسل قوي هذا ضعيف بارك الله فيكم هذا ضعيف وهذا كلام أحد العلماء ولكن اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال كثيرة ولكن الأصل فيها بارك الله فيكم جزاك الله خيرا أن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته فإن لم يجد يعني إذا ما كان عنده إما تصبر الزوجة كما فعلت نساء الصحابة صبر لا نعلم في حياة الصحابة أن امرأة طلبت الطلاق من أجل النفق ما قد تفعل وكان نساء كان نساء الصحابة يصبرن على الرغم من قلة من ضنك العيش وقلة المال لدى الكثير من الصحابة. فاختلف أهل العلم على أقوال كثيرة، وهذه مسألة قضائية أكثر ما تكون مسألة فتية في هذا الباب، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. تاوزنز وان زيسي سعيد المسيب، سعيد المسيب إنسان جروس كي ليونتا دي بكانتس دي هات ارتزيلت über einen Mann der nicht mehr imstande ist für die Familie aufzukommen. Der ist nicht mehr imstande für die Familie aufzukommen. Was macht man? Der sagt, man trennt zwischen ihnen. Man trennt zwischen ihnen. Man hat Said Musayyib gefragt, ist es Sunnah? Der sagt Sunnah. Aber diese Überlieferung ist schwach. Mursal ist das. Also man kann nicht sagen, weil Said Musayyib ist von Tabi'in. Das ist kein Sahabi. Und wenn er sagt, das ist Sunnah, der meint, das ist Religion, da meint er, dass das wäre vom Propheten, aber das ist nicht vom Propheten gesagt worden ist. Die Gelehrten des Islam haben große Diskussion diesbezüglich. Was macht eine Frau, wenn der Mann für sie nicht aufkommt? Darf sie ihre Scheidung verlangen? Ja, weil wir ein Hadith haben. Die sagt ihm, entweder gibst du mir zum Essen, zum Trinken und so weiter, oder lassen wir uns scheiden. Das geht. Aber wie ist das gehandhabt bei der Sahaba? Wir wissen nicht, dass eine Frau von Sahaba, von den Gefährten des Propheten, dass sie ihre Scheidung verlangt hat, weil sie gesagt hat, ja, die gibt mir keinen Lebensunterhalt. Sondern wir wissen, dass die Frauen von Sahaba, die haben Geduld gezeigt, trotz dass ihre Männer kein Geld gehabt haben und dass sie arm waren. Die Frauen, die haben ihren Männern geholfen, die haben die Männer unterstützt und die haben Geduld gezeigt. Und so ist es eine Rechte für eine Frau. Aber wenn eine Frau sagt, ich kann nicht mehr aushalten, was sollen wir mit ihr machen? So, barakallahu fikum. Diese Diskussion ist eher, sage ich jetzt, gerichtmäßig. Also gerichtlich ist er, warum man ein Richter. Und die Gelehrten des Islam haben sehr viele Aussagen diesbezüglich und Ansichten. Was macht man? Ich meine, es gibt eine Aussage von Gelehrten, die sagen, man soll den Mann sperren, bis er arbeitet. Und wenn er gesperrt ist, wie wird er es machen? Und deshalb, barakallahu fikum, es gibt sehr viele, weil es gibt keine klare hier Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass man sagt, das oder das andere ist die richtige Aussage von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vielleicht die beste Aussage könnte man hier sagen, man gibt ihm Zeit, man macht sozusagen zwischen ihnen einen Kompromiss, man gibt ihm Zeit, dass er versucht, Arbeit zu finden, für die Familie aufzukommen. Wenn die Frau aber in dieser Zeit nicht mehr aushalten kann, dann ist das ihr Recht, dass sie, barakallahu fikum, ihre Scheidung verlangt. وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غاضوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. أي عند عمر ما تسقط رضوان الله ما تسقط النفقة، يعني إذا ما أعطاها ما تسقط عليه، يجب أن يعطيها، فإما أن يطلق وإما ينفق. فإذا ما كان قد أنفق وأراد يطلق فعليه النفقة. مثلا إنسان ما أنفق على زوجته سنة وطلقها بعد سنة، السنة هي تصبح عليه، فليعطي ذلك. بارك الله فيكم. عمر رضي الله عليه hat geschrieben an die Führer der Armee, der muslimischen Armee damals, bezüglich Männer, die ihre Frauen, die weit sind von ihren Frauen, dass man sie zwingt, Lebensunterhalt für ihre Frauen zu schicken oder dass sie Scheidung, die Scheidung machen. Wenn sie die Scheidung machen, dann müssen sie auch, was sozusagen Schuld von Lebensunterhalt bei ihnen ist, sie müssen das geben. Das heißt, bei Umar ist Umar radiallahu anhu das so gesehen, wenn der Mann seine Frau ihren Lebensunterhalt nicht gibt und später kann er geben, dann muss er was er nicht gegeben hat, vom Frühjahr auch nochmal geben. Das heißt, bei ihm ist das nicht, dass man sagt, ja, ich habe früher nicht gehabt und jetzt habe ich, dann fangen wir neu an. Sagt, nein, was früher ist, auch diese Zeit musst du begleichen. Oder Scheidung. Weil die Frau ist keine Sklavin für dich. Die hat auch ihre Rechte. Und ein Recht für die Frau ist, dass der Mann für sie aufkommt und Lebensunterhalt gibt. Und wie ich schon gesagt habe, Lebensunterhalt heißt nicht, dass die Frau nach ihrem Kopf das verlangt. Es gibt reiche Leute, es gibt arme Leute, es gibt mittelständige. Ich meine, es gibt verschiedene Rangstufen, es gibt verschiedene Niveaus vom Lebensunterhalt bei den Menschen. Da können wir ja nicht sagen, ja, wie diese Frau oder wie die andere Familie. Es geht. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم خرجه الشافعي واللفظ له إذن بارك الله فيكم الإنسان يجب عليه أن ينفق على من يعول وطبعا ينفقه على نفسه أي على زوجته كذلك وعلى الولد وعلى الأهل وهذا واجب على الإنسان والآخر أنت أعلم به تفعل به ما تريد بارك الله فيكم أبو هريرة رضي الله عليه أتسيلته dass ein Mann zum Propheten صلى الله عليه وسلم kam und er hat ihm gesagt, oh Prophet, ich habe einen Dinar, Goldmünze. Der Prophet sagte, nimm das für dich. Das bedeutet, verbrauche das für dich sozusagen oder gib das für dich selber, das wird dein Lebensunterhalt. Dann sagte ihm, ich habe noch einen Dinar. Der sagte, gib das deinem Kind. Der hat gesagt, ich habe noch einen. Der hat gesagt, für deine Familie. Also ich habe noch einen, der hat gesagt, für deinen Diener. Oder für denjenige, der in deinem Dienst ist. Er sagt, ich habe noch eins. Der hat gesagt, dann weißt du, du sollst wissen, was du damit machst. Das heißt, Barakallahu fikum allgemein, man muss nochmal, das geht um dieses Thema, man muss nochmal Barakallahu fikum für die Familie aufkommen. Natürlich, man muss selber essen und trinken, bekleiden und so weiter. Und auch für die Familie, für die Kinder, für die Frau. Und das ist der Sinn in diesem Sonntag. Das letzte für heute, inshallah, Hadith 1065, an Bahs ibn Hakim, an Abi an Jaddi, قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب. وهذا كذلك فيه أن أحق الناس بالبر الأم وأنها أحق من الأب وكذلك بالنسبة للنفقة. بالنسبة للنفقة. والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم بهز ابن حكيم erzählte von seinem Vater, von seinem Großvater, dass er sagte, ich habe dem Propheten gesagt, O Gesandter Allahs, mit wem muss ich am meisten Tugend sein? Der sagte, mit deiner Mutter. Dann habe ich gesagt, mit wem noch? Der sagt, mit deiner Mutter. Dann habe ich gesagt, mit wem noch? Der sagt, mit deiner Mutter. Dann habe ich gesagt, mit wem noch? Der sagt, mit deinem Vater. Und dann der Nähere und der Nähere zu dir. Das war Abu Dawud Tirmidhi. Das geht darum, Barakallahu fikum, dass man die Mutter extra natürlich behandelt Und dass sie natürlich das verdient, weil Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat. Und der Prophet sallam sagte, als er ja auch gefragt worden ist, wen muss ich am meisten lieben? Er sagt, deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter. Mit wem soll ich am meisten gut sein? Oder zu wem? Sagt deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter. Dann dein Vater. Und so barakallahu fikum, auch bezüglich Lebensunterhalt, da musst du dich um deine Mutter kümmern. Und du musst gut deine Mutter und sein Vater und seine Familie sein. Und barakallahu fikum, als Empfehlung, das ist jetzt, das geht um Lebensunterhalt, aber als Empfehlung uns alle, man sollte niemals seine Familie verkaufen für eine Frau. Man sollte niemals seine Familie verkaufen für eine Frau. Weil viele Leute, wal'iyadu billah, wenn sie heiraten, dann vergessen sie ihre Mutter, vergessen sie ihren Vater, vergessen sie ihre Familie. Und das ist ein großer Fehler. Oder andere, sie behandeln ihre Frauen schlecht wegen ihrer Familie. Das ist falsch und das ist falsch. Im Islam, du darfst nicht übertreiben und du darfst nicht untertreiben. Du musst gut zu deiner Familie sein und du musst gut zu deiner Frau sein. Du musst für die Familie aufkommen und auch für deine Frau und für deine Kinder aufkommen. Du musst gut in diesem Bereich sein. Und diese Sache, was wir heute auch merken oder sehen, diese Probleme zwischen Frauen, das wird, man sagt, Schwiegertochter und Schwiegermutter, barakallahu fikum, man sollte das nicht haben eigentlich. Eigentlich, man sollte gemeinsam ein schönes Leben durchführen und ein schönes Leben haben. Aber das, was wir heute sehen, dass die, zum Beispiel, wenn ein Mann heiratet, dann ist die Mutter von ihm gegen seine Frau und die Frau gegen die Mutter und dann machen sie Probleme untereinander und der Mann natürlich ist traurig dann und am Ende gibt es, wird ihm die Wahl gestellt, entweder deine Mutter oder deine Frau. Natürlich, der muss seine Mutter lieben, weil das seine Mutter ist. Und natürlich auch, der liebt seine Frau, weil die Frau ist seine Frau. Die Wahl ist, damit man diese Entscheidung nicht trifft, sollte man von Anfang an auf dem richtigen Weg sein. Und man muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und als Empfehlung, in solchen Themen, man sollte so sein. Man sagt der Frau, schau mal, wenn wir heiraten, du musst wissen, meine Mutter ist deine Mutter. Und man sagt seine Mutter auch, diese Frau ist deine Tochter. Was ihr untereinander macht, das ist nicht meine Sache. Das ist, ihr seid Familie und das ist eure Sache. Deshalb, man kauft damit seinen Kopf und man bekommt keinen Kopfschmerzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Islam festigen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Barakallahu fikum, das nächste Mal, das wird nächsten Dienstag, inshallah, wird eventuell, wir nehmen Bab al-Hadana. Das bedeutet, Al-Hadana, subhanallah. Ich habe jetzt vergessen auf Deutsch, was das bedeutet. Al-Hadana bedeutet, wer bekommt die Kinder, wenn es zur Scheidung kommt. Wie heißt das auf Deutsch? Sorgerecht, genau, Sorgerecht. Sorgerecht, ungefähr Sorgerecht. Ja, klar, inshallah. Ja? Herr, heute ist 8. Wort. Unser Unterricht, 11, Entschuldigung. Barakallahu fikum, morgen treffen wir uns zum Unterricht. Morgen treffen wir uns zum Unterricht ab 19.45 Uhr. Barakallahu fikum nochmal. Die Unterrichtszeiten haben sich geändert, weil wir Isha-Gebet 19.30 Uhr beten. Wir brauchen dafür ungefähr Viertelstunde und dann können wir danach anfangen, bidni ta'ala. Der Unterricht dauert nicht mehr als eine Stunde, bidni ta'ala. Maximal ist es eine Stunde. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wenn ich was Gutes gedacht habe, durch dir von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ich was Schlechtes oder Falsches gesagt habe, von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.